Bitte schön. Guten Tag, ich heiße Mustafa Çelik und ich bin hier auf der Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Okay, kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen zuerst ein paar allgemeine Fragen stellen und danach werden wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, okay? Ja, ist okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Manfred Meyer. Manfred Meyer. Ja. Könnten Sie Ihre Vornamen und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname lautet also Manfred. Manfred. Zweite E ist wie Emil, ja? Zweite E, ja, I wie Ja, Emil. der zweite Buchstabe ist Ja, wie zweite E wie Buchstabe. Emil, ja, Manfred. Ja. Und Und Meier mit AI und E. Maier, Meier. okay, ja. Vielen Dank. Wie alt sind Sie, Herr Meier? Ich bin 63 Jahre alt. 63. Wann sind Sie genau geboren? Wann bin ich geboren? 1900, was ist es dann? 60, 5. Mai. 5. Mai. Okay. Ja. Wie groß sind Sie, Herr Meier? 1,76 m. Und wie viel wiegen Sie? Ungefähr 85 Kilogramm. 85 Kilogramm. Okay. Ja, was kann ich für Sie tun, Herr Meier? Also, ich habe seit ungefähr ja, 3, 4 Monaten immer wieder mal Bauchschmerzen. Können Sie mir zeigen, wo die Schmerzen sind? Also so unterhalb des Nabels, so in dem Bereich, tut mir das immer wieder mal weh. Unterhalb des Nabels. Ja. Sie strahlen diese Schmerzen in eine andere Körperregion aus, haben Sie bemerkt? Nee, also manchmal habe ich den Eindruck, dass es mehr so im Rücken, mal ist es mehr vorne. Es ist nicht so ganz eindeutig, aber ausstrahlen tun sie nicht, nee. Okay. Haben diese Schmerzen plötzlich angefangen oder ich meine, sind diese Schmerzen attackartig, episodisch, können wir sagen? Nochmal, ich habe sie nicht verstanden. Diese Schmerzen, sind diese Schmerzen plötzlich oder langsam angefangen? Ach so, also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie die zum ersten Mal waren, aber die kommen manchmal, die fangen so an, werden stärker und nach einer gewissen Zeit hören die dann wieder auf. Okay. Können Sie mir beschreiben den Charakter von Schmerzen? Ich meine, sind Schmerzen eher dumpf, stechend, brennend oder ja, Mehr so ein dumpfartig? dumpfer Schmerz, würde ich sagen. Ja. Sind die Schmerzen dauerhaft da oder treten sie hin und wieder auf? Also die kommen und gehen, aber wann die kommen, kann ich nicht absehen. Also die kommen irgendwann, dann sind sie nach einer gewissen Zeit wieder weg und manchmal fangen die dann plötzlich wieder an. Okay, das verstehe. Hör auf, wiederkommen. Hör auf, wiederkommen, ja? Ja, aber nicht hintereinander, sondern sagen wir mal, heute habe ich jetzt wieder Schmerzen gehabt und wenn die wieder weg sind, kann es sein, dass ich 2, 3 Tage keine Schmerzen habe und dann sind sie wieder da. Okay. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Wobei 1 sehr leichten Schmerzen und 10 sehr starken Schmerzen entspricht. Also ich würde sagen, so ungefähr 6. Okay. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Haben Sie bemerkt? Nee, das Einzige, was ich sagen kann, wenn ich so ein bisschen Stuhldrang habe, dann löst es so ein bisschen den Schmerz aus, habe ich den Eindruck. Ja, das kann ich nicht sehr gut verstehen. Ja, können Sie anders formulieren? Also wenn ich auf Toilette muss, Ja. dann habe ich den Eindruck, dass die Schmerzen zunehmen. Okay, Stuhlgang. okay. Jetzt verstehe ich. Dankeschön. Gibt es etwas, das die Schmerzen verschlechtert oder verbessert? Ich meine, es kann Essen sein oder Bewegung sein. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ist mir nicht aufgefallen. Okay. Haben Sie irgendwelche Medikamente dagegen eingenommen? Also ich habe mal versucht mit Paracetamol, das hat aber nicht so geholfen, muss ich sagen. In welcher Dosierung haben Sie diese Paracetamol eingenommen? Oder wie Das oft? war einmal 500 Milligramm. Okay. Haben sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verschlechtert oder verbessert? Ich habe den Eindruck, die werden mehr. Verschlechtert. Ja. Hatten Sie Unfall oder Verletzung in der Vergangenheit? Nee, nee, nicht, kann ich mich nicht daran erinnern. Okay. Vor 4 Monaten hatten Sie ähnliche Beschwerden, zum Beispiel Wie letztes gesagt, da Jahr. habe ich das zum ersten Mal bemerkt. Da waren die Schmerzen aber nicht so stark gewesen. Da habe ich Okay. gemerkt, da ist was, oh, das ist nicht so ganz normal, aber jetzt sind das doch starke Schmerzen. Okay, haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß oder kalten Schweiß? Nee, was ist kalter Schweiß? Kalten Schweiß bedeutet, wenn Sie eine Herausforderung haben, man hat Schweiß, aber das ist nicht zum Beispiel nach dem Fußballspielen oder Treppensteigen. Wenn man in Ruhezustand, aber man hat viele Schweiß. Ach, Sie meinen Kaltschweiß, Ja. ja. Nee, Kaltschweiß habe ich nicht. Ja, haben Sie kalten Schweiß? Ja, kalten Schweiß, okay. Okay. Ja, haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Nee, habe ich nicht bemerkt. Okay. Verstopfung, haben Sie Verstopfung oder Durchfall? Also der Stuhlgang ist so wechselhaft. Mal ist es so fest. Mal ist es wässrig. Ich weiß auch nicht, was so ganz richtig ist. Wie war die Farbe von Stuhl? Haben Sie irgendwelche Ungewöhnliches bemerkt beim Stuhlgang? Also manchmal hatte ich den Eindruck, dass da vielleicht ein bisschen Blut mit dabei sein kann. Ich Oh. kontrolliere es aber nicht. Okay, das ist wichtig für uns. Wann haben Sie das Blut gesehen im Stuhl? Wann war das? Oder Also manchmal sehen Sie? ich kontrolliere das nicht immer, aber ich hatte so den Eindruck vor 4 Wochen, dass da was Rotes auch mit dabei war. Okay. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen, Herr Mayer? Nee, Probleme beim Wasserlassen habe ich nicht. Okay, das ist gut. Wie ist Ihr Appetit in der letzten Zeit? Mein Appetit ist noch okay, da habe ich kein Problem mit. Okay. In der letzten Zeit haben Sie ab oder zugenommen? Weder noch. Okay, das ist gut. Haben Sie Herzrasen oder Herzstolpern? Nee, habe ich nie Okay. gehabt. Haben Sie Probleme beim Schlafen? Nee, auch nicht. Okay. Haben Sie Probleme bei der Atmung? Atemprobleme habe ich auch nicht, Ja. nein. Okay. Haben Sie Bewusstsein verloren? Oder war Ihnen schwarz vor Augen? Nee, nee, nie gehabt. Okay, das ist gut. Leiden Sie an irgendwelchen Erkrankungen? Ich meine Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit. Nee, zuckerkrank bin ich nicht, aber mein Blutdruck ist nur leicht erhöht. Mein Hausarzt hatte mir vor 2 Jahren so eine Tablette gegeben. Ja, welche Tablette? Können Sie erinnern daran? Ich glaube, Rami Priel war es, glaube ich, Ramipril, gewesen. ja. Ramipril. In welcher Dosierung nehmen Sie diese Medikamente ein? Das ist eine Tablette, glaube ich, 5 Milligramm oder so. Okay. Morgens nehmen Sie diese Tablette ein, oder? Ja, Ja. morgens. Sonst nehmen Sie keine Medikamente. Okay. Nee, sonst nehme ich keine Medikamente ein, ja. Haben Sie Allergien gegen etwas oder Unverträglichkeiten? Ist mir nicht bekannt. Okay, sehr gut. Rauchen Sie, Herr Mayer? Bitte? Rauchen Sie? Ob ich rauche? Ja. Nee, ich habe nie geraucht. Okay, trinken Sie Alkohol? Ganz selten, also vielleicht einmal oder zweimal im Jahr. Oh, das ist gut. Ja, die folgende Frage ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrungen mit dem Drogen? Mit Drogen? Nee, Erfahrung mit Drogen habe ich. Nein. In der Familie, gibt es Erbkrankheit oder chronische Erkrankungen oder Fälle von Krebs? Wenn Sie mich so fragen, ich glaube, mein Großvater hatte Dickdarmkrebs gehabt. Dickdarmkrebs, okay, Kolon. Ja. Und an dieser Krankheit ist er gestorben? Ich glaube ja. Okay. Das war ja damals noch nicht so ganz geklärt. Das war nach dem Krieg, so in den 50er Jahren. Da ist er dann damals gestorben, ja. Okay. Würden Sie schon mal operiert? Habe ich Nee, ge ich vergessen. wurde bisher noch nie operiert, nein. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Gegen was meinen Sie denn? Ja, gegen Corona zum Beispiel. Oder in Ja, Kindheit vielleicht. gegen Corona bin ich geimpft, ja, richtig. Okay. Das reicht mir. War Ihnen im Ausland in der letzten Zeit? Im Ausland war ich vor einem Jahr im Urlaub, Sommerurlaub. In einem Jahr. Vor einem Jahr. Ja. Okay, was machen Sie beruflich, Herr Mayer? Ich war bisher als Maschineningenieur tätig, aber jetzt bin ich kurz vor der Pension. Ja. Leben Sie alleine oder mit Ihrer Frau oder wie Ja, viel? ich bin verheiratet, ich habe Ja. Familie. Ich lebe Okay. mit meiner Frau, das ist richtig. Das ist gut. Haben Sie viel Stress im Leben oder? Nö, gar Ja. nicht, gar nicht. Okay. Okay, jetzt, Herr Mayer, ich glaube, dass ich alle wichtigen Fragen gestellt habe. Ich möchte Ihnen erklären, was ich machen werde. Zuerst ich untersuche Sie zuerst körperlich und dann mit Ultraschall, Abdomen-Ultraschall. Und ich überprüfe Ihre Vitalparameter, also ich meine Ihre Herzfrequenz, Atemfrequenz, Blutdruck und Körpertemperatur. Außerdem Sauerstoffsättigung überprüfe ich. Und dann ich nehme Blut ab für weitere Labordiagnostik. Und ich werde Sie Schritt für Schritt informieren. Außerdem, ja, Sie haben gesagt, dass Sie Blut im Stuhl gesehen. Deswegen wir brauchen eine Stuhlprobe zu diagnostizieren, weil normalerweise Blut im Stuhl ist sehr wichtig für uns und das ist eine gute Anzeichen für richtige Diagnose. Haben Sie noch Fragen? Nee, nee, wie lange muss ich denn im Krankenhaus bleiben? Ja, gute Frage. Ich werde schnell alles erledigen, aber es kann dauert ein paar Stunden. Aber ich muss so, ja, das reicht. Ich muss, ein Ein paar paar Stunden. Stunden. Ja. Ich muss nicht hier bleiben, nicht über Nacht. Nach dem Untersuchen, Labordiagnostik, ich werde informieren Sie. Aber jetzt, ich weiß nicht, aber nach dem Labordiagnostik wissen wir mehr. Okay. Na gut, dann warten wir mal ab. Alles klar, einverstanden. Okay, vielen Dank. Ja, gute Besserung. Haben Kollegen andere Fragen? Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Sind Sie gegen diese Beschwerden bei einem Arzt schon gewesen oder Nein, noch unterwegs? nicht. In dieser Zeit fühlen Sie sich müde oder schlapp etwas? So in letzter Zeit habe ich den Eindruck, ich bin so ein bisschen müde, ja, also nicht mehr so leistungsfähig. Etwas schwindelig? Warm. Schwindel habe ich nicht, nein. Danke. Das habe ich vergessen, diese Fragen. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Haut oder Augen per Färbung haben? Sie haben Sie, dass Sie Ihre Haut oder Augen irgendwelche Verfärbung haben? Welche Verfärbung meinen Sie denn? Meinen Sie Gelbfärbung oder Gelblich, Blässe? gelblich geworden oder gelblich geworden sind. Nee, habe ich nicht. Hocam, ich denke, alle Fragen gestellt. Können wir Ersatzgespräch anfangen? Können wir. Einen Moment. Ja. Ihre Ja. Schmerzen meistens nach dem Essen oder vor dem Essen sind aufgetreten, hocam? Meistens immer so ungefähr eine Stunde nach dem Essen immer. Nach dem Essen, Stunde. Okay. Haben Sie öfter Sodbrennen, Säuresaufstoßen, Blähungen bemerkt? Blähungen, ja, aber kein Aufstoßen, kein Säureaufstoß. Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit merklich verändert? Nochmal bitte. Hat sich Ihr Gewicht in der letzten Zeit merklich verändert? Gewichtsveränderung, nein, hatte ich nicht. Ich war die ganze Zeit stabil. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe heute einen neuen Patienten. Darf ich ihn vorstellen? Ja, natürlich. Okay. Meine Patientin ist Manfred Meyer. Er ist 63 Jahre alt und 1,76 Meter groß und 85 Kilogramm schwer. Herr Meyer hat sich wegen seit 3, 4 Monaten bestehender Bauchschmerzen im unterhalb des Nabels vorgestellt. Die Schmerz. Entschuldigung, unter dem Nabel, Ja. das heißt Fachbegriffe weiß ich nicht. Das kann nicht. Unterbauchschmerzen. Unterbauchschmerzen, ja. Unterbauchschmerzen, ja, okay. Die Schmerzen seien dumpfartig und wellenförmig und die Schmerzen hat keine Ausstrahlung. Er hat dagegen gelegentlich Paracetamol eingenommen. Im Laufe der Zeit der Patient berichtete, dass die Schmerzen im Laufe der Zeit sich verschlechtert haben. Begleitende Symptome. Entschuldigung, seit 3, 4 bis 4 Monaten. Monaten immer Schmerzen da, oder? Ja, ich habe so verstehen, sie haben wellenförmig Schmerzen, ja, Attacke, Schmerzattacke, aber wiederkommt und es aufhört und wiederkommt, aber das ist nicht, es gibt keine Regel. Manchmal plötzlich die Schmerzen angefangen, manchmal plötzlich angefangen. Habe ich richtig verstanden, Herr Oberarzt? Samitin Hocam, ja. Was meinen Sie? Ja, also wenn man das fachmännisch richtig sagen will, muss es heißen rezidivierende Unterbauchschmerzen, ja. Oder auf Deutsch wiederholende oder wiederholte Unterbauchschmerzen, die eine gewisse Zeit anhalten und wieder abklingen. Okay. Er hat rezidivierende Unterbauchschmerzen. Im Laufe der Zeit haben sich die Schmerzen verschlechtert. Nee, das kann man so nicht sagen. Schmerzen verschlechtern sich nicht, sondern Schmerzen haben zugenommen. Schmerzzunahme, sagt man, ja. Sie Schmerzen verschlechtern sich nicht. Schmerzintensität. Ja, dem Patienten geht schlecht, aber Schmerzen nehmen zu. Okay. Progrediente, oder? Ja, progredient kann man auch sagen, aber im Deutschen sagt man Schmerzzunahme. Ja? Die Schmerzen oder, haben in den letzten Monaten zugenommen. Oder, Hocam, als Attacken kommen, zum Beispiel, möglich? Das kann man so nicht sagen. Das sind keine Attackenschmerzen, sondern das sind so einschleichende Schmerzen, die langsam so zunehmen und dann so wieder abklingen. Aber es sind keine Attacken. Attacken sind, wenn jemand so kolikartig plötzlich von 0 auf 100 Schmerzen bekommt und sich vor Schmerzen krümmt. Das würde ich als Attacke bezeichnen. Aber oder wenn jemand irgendwie eine Trigeminusneuralgie oder so im Gesicht bekommt, das ist eine Schmerzattacke, wo man dann sagt, er hält die Schmerzen nicht aus. Aber das, was dieser Mensch angibt, das sind mehr so rezidivierende, mittelmäßige Schmerzen, so 5 bis 6. Okay, danke schön. Außerdem klagte meinem Patienten über Hämatokäsia. Das war seit 4 Wochen. Aber meine Patient ist nicht sicher, weil er kontrolliert ihre Stuhl nicht regelmäßig. Ja, sonst sagen Sie Folgendes. Ja. Sagen Sie, vor 4 Wochen hat er einmal im Stuhl Blutbeimengungen bemerkt. Stuhlgang, okay. Sie haben gesagt, Hocam, Inkontinenz, Stuhlinkontinenz, richtig? Nein, kein Stuhlinkontinenz. Er hat, als Auslöser hat er ihm... Er hat nur ein bisschen Blut im Stuhl bemerkt, aber kein Stuhlinkontinenz. Ja. Okay. Er hat Bluthocharterielle Hypertonie und dagegen nimmt er Ramipril jeden Tag morgens ein und er würde keine Operation und er hat keine Fieber oder Nachtschweiß oder Kaltschweiß. Er raucht nicht und gelegentlich trinkt Alkohol. Und das ist mir wichtig. Sein Großvater hat Darmkolonkarzinom und wahrscheinlich an diese Krankheit gestorben. Mein Internet ist. Okay, müsste wiederkommen. Hallo? Jetzt. Evet. Ja, Herr Mayer hat berichtet, dass ihr Großvater an Darmkolonkarzinom gestorben ist. Das finde ich wichtig, weil genetische Anlagung ist wichtig für meine Diagnose. Und er ist im Rente. Diese Teil habe ich nicht sehr gut verstanden. Er ist Ingenieur, aber in Pension steht, Herr Oberas, weiß ich nicht genau. Pension. Pension, ja, das Rente, ja. Das. Rente. Er ist kurz vor der Berentung, sagt man. Okay. Und er ist verheiratet und wohnt mit ihrer Frau. Mit seiner Frau. Mit seiner Frau, ja, mit seiner Frau. Und ja, das war's. Anamnestische Aufgaben deuten auf Kolonkarzinom hin. Ja. Und für diese Diagnose erhärten würde ich. Differenzialdiagnostisch, bitte. Ja, differenzialdiagnostisch überlege ich. Überlege ich Kolonpolyposis und ulcerativ Kolit vielleicht ja und Crohn, Morbus Crohn. Ja, was kann es noch sein? Kann ich sagen. Ja, wenn wir einfach denken, Hämorrhoid sein. Hämorrhoid auch sein. Hämorrhoiden könnten auch sein, ja. Was noch? Ja, was noch? Ja, infektiös Prozess kann sein, zum Beispiel Amöbär oder ja. Ja, kann auch sein, aber das Gängigste, was man da im Darm meistens immer so antrifft, im Dickdarm? Ja. Ulcerative Colitis habe ich gesagt, aber noch. Ja, Divertikulitis. Ja, sehr gut. Sein. Das kann ja nur eine Divertikulitis sein, was dieser Mensch hat, weil das macht manchen Leuten noch extrem starke Schmerzen immer wieder. Ne? Ja. Gut. Okay. Und Labordiagnostik. Das war's von Ihrer Seite oder machen Sie noch was weiter? Ich möchte etwas erzählen, wenn Sie möchten. Ja. Ich würde für Labordiagnostik Blutbild, Entzündungsparameter, Leberwerte, Nierenwerte und ein paar Tumormarker kontrollieren. Aber Tumormarker weiß ich nicht genau. Ja, aber man darf Tumormarker nicht kontrollieren, wenn man keine Tumorerkrankung hat. Aber wir haben, okay, verstehe. Ja, also Sie dürfen Tumormarker nur kontrollieren, wenn Sie eine Tumorerkrankung festgestellt haben. Okay, verstehe. Aber Sie dürfen nicht mit Tumormarker fahnden, also auf die Suche gehen. Das geht nicht. Okay, verstehe. Ja? Und den Schritt müssen Sie, ja, weil das ist nicht zulässig. Okay. Ich würde Schüttelinteruntersuchung machen. Eine Probe haben und dann zum Labor schicken. Wie nennt man diesen Test? Ja, ich glaube FOB, Fetal Okkult Bluttest, FOB. Ja, IFOB, ne? IFOB, ja. Ja, früher hat man den Hem-Okkult-Test bezeichnet. Ja. Ne? Das müssen Sie schon so sagen. Ne? Sie müssen schon wissen, wie sowas funktioniert. Und was das auch ist, was versucht man damit nachzuweisen? Das verstehe ich nicht gut, ja. Wofür ist dieser Test? Ja, für die Blut im Stuhl. Das kann beweisen, wir können mit diesem Test beweisen, ob es Blut im Stuhl gibt. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Man will schauen, ob Blut im Stuhl vorhanden ist. Ja, das ist auch so eine Sache. Hier in Deutschland sagt man, wenn jemand in der Klinik ist, wo auch eine Endoskopie gemacht werden kann, dann brauche ich keinen Stuhltest. Dann mache ich gleich eine Koloskopie, weil das kostet Zeit. Ja. Wenn ich woanders bin, weil... Das geht schneller, weil Sie machen einen Stuhltest und der wird sicherlich positiv sein. Und wenn jemand schon in der Klinik ist, dann machen Sie gleich eine Koloskopie. Und dann nicht brauchen wir Koloskopie? Nee, wenn man IFOB-Test positiv hat, dann müssen Sie den sowieso koloskopieren. Ja. Und dann können Sie auch gleich koloskopieren. Wenn der Patient sagt, er hat Stuhl im oder Blut im Stuhl bemerkt, ja. Eine Sache haben Sie vergessen. Was müssen Sie nämlich machen? Sie müssen den Mann rektal, digital untersuchen. Ah, ja. Ja, ja, ja, ja. Und wenn da Blut am Fingerling ist, dann brauchen Sie keinen EFOB-Test. Ja, natürlich. Ja? Weil wir schon beweisen, ja, das deswegen. Ja, ja, richtig. Das ist dann schon bewiesen. Ne? Mhm. Also gut, jetzt haben Sie den Nachweis, Sie schicken keinen EFOB-Test und Sie melden den für eine Koloskopie an. Für diese Patienten, nächster Schritt würde ich eine Kolonoskopie planen. Und ich werde ein Konsul zur Gastroenterologie schreiben. Ja, Sie melden, ja, je nachdem, wenn er in der Notaufnahme ist, dann nehmen Sie den in die Gastroenterologie auf. Was machen Sie dann da mit dem? Den können Sie gleich aufklären, ne? Direkt für eine Kolonoskopie aufklären. Ah, das ist gut, ja. In der Türkei, das geht anders, deswegen. Okay. Ja, das geht schneller. Sie müssen immer sehr pragmatisch vorgehen und so schnell wie möglich die Diagnostik abschließen, ne? Damit nicht viel Zeit verloren geht. Ne? Wenn Sie den Eindruck haben, der hat Blut im Stuhl, Sie möchten den koloskopieren, dann klären Sie den ganz schnell auf. Sie melden den für die Koloskopie an und dann nehmen Sie ihn auf die Station. Aber bevor Sie soweit sind, in der Notaufnahme noch, jetzt haben Sie den untersucht, Sie haben Blut im Stuhl bemerkt, jetzt müssen Sie noch ein Rundum-Paket machen. Sie müssen das Labor noch anschauen, weil er hat gesagt, er fühlt sich nicht gut, er fühlt sich ein bisschen schlapp in letzter Zeit. Wonach müssen Sie noch schauen? Ja, wir müssen Anämie kontrollieren. Ja, sehr gut. Das heißt, Sie müssen sich das Blutbild angucken. Ja. Wenn der kann ja sehr viel Blut verloren haben. Er hat gesagt, er kontrolliert seinen Stuhlgang nicht so häufig. Und da kann viel Blut abgegangen sein. Ne? Und jetzt nehmen Sie eine Blutbildkontrolle ab und Sie sehen, der Hämoglobinwert, der liegt nur bei 7,5. 7,5, okay. Ja, das ist sehr, sehr viel erniedrigt. Das ist Hypogramm-Mikrosteranämie, glaube ich, weil wir müssen Blut geben, ja, diese Patienten. 7 ist Grenze. Ich weiß nicht, Hypogramm-Mikrosteranämie, erst einmal, warum? Weil von Hypochrom können Sie nur reden, wenn Sie eine mikrozytäre Anämie im Differentialblutbild oder im Blutbild sehen würden. Da müssen Sie sich den MCV angucken. Ja, aber davon war ja momentan gar nicht die Rede. Es wird sicherlich eine mikrozytäre Eisenmangelanämie werden, keine Frage. Aber Sie dürfen nicht direkt mit einer mikrozytären Anämie gleich rauskommen. Ja. Was Sie sagen können, der Mann hat eine Anämie. Punkt. Okay. Und wenn Sie so jemanden in die Koloskopie schicken wollen, dann sollten Sie zusehen, dass der Hämoglobinwert über 8 geht. Ne? Das heißt, Sie müssen Kreuzblut abnehmen, Sie müssen eine Konserve für den Mann bestellen, dass der eine Konserve Erythrozyten bekommt, damit die Koloskopie ohne Probleme ablaufen kann. Und was machen Sie noch? Wenn Sie jemanden in die Endoskopie schicken, dürfen Sie nie vergessen, Sie müssen solchen Leuten immer einen großlumigen Zugang legen, eine Braunüle. Ja. Wie groß? Ich lege. Ja, hören Sie mich? Ja. Ein Zugang, Venenzugang. Ja, ich lege eine große Venenzugang ein. Ich lege, ja. Okay. Für Betäubung und für. Ich schau mal, das Internet macht aber auch echt Probleme. Höre ich Sie? Das Internet macht. Bitte schön. Evet. Ich habe schon einen Großvenenzugang eingelegt jetzt. Ja, großen Zugang haben Sie gelegt, sehr gut. Okay. Dann nehmen Sie den Patienten auf die Station auf und der wird dann dementsprechend koloskopiert. Jawohl. Ja. Okay. Und was können Sie noch machen, wenn Sie den noch in der Notaufnahme haben? Haben Sie ganz am Anfang gesagt, ja, es ist zwar klar, dass der eine Dickdarmspiegelung, eine Koloskopie braucht, aber Sie können auch gleich eine Ultraschalluntersuchung vom Bauch machen. Ne? Ja. Sie können gucken, ob die Leber in Ordnung ist, ob was anderes noch zu sehen ist oder nicht. Ne? Okay. Gallenblase, Leber, ja, Nieren. So, das war's von Ihrer Seite? Ja, das kommt, es kommt darauf an, ja, wie Sie sagen. Weiß ja, gut. Und wie gehen Sie jetzt mit dem vor? Nehmen wir mal an, jetzt hat man bei dem tatsächlich einen Tumor im Sigma-Bereich gesehen. Dort, da tut es ihm auch weh. Das passt dann auch, ja. In der Spiegelung sagt der Gastroenterologe, er sieht da einen großen, ja, teilweise ulzerierten Tumor im Sigma-Bereich. Mhm. So. Dann, ja. Was machen wir jetzt mit dem auf Station? Ja, wir müssen die Grade von Tumor machen. Ja, ich meine, wir müssen untersuchen, ob es eine Lymphknoten haben oder Metastase haben. Wir müssen diese Grading-System erledigen. Das ist aber kein Grading, was Sie sagen. Ja, was? Deswegen habe ich Englisch für uns, ja. Ja, aber das, was Sie schildern, das nennt man Staging und nicht Staging. Grading. Ah, ja, okay. Ja. Problem ist nicht Englisch, ja, das weiß ich. Okay. Ja, Staging ist mehr oder weniger ein Stadium festlegen, ja, ne? Gucken, ob das eine lokalisierte Erkrankung ist oder ob das eine metastasierte Erkrankung ist. Grading bedeutet malign oder benign oder malign degree. Nein. Einteilung, Hocam, Einteilung ist gleich. Grading bezeichnet einfach nur die Einteilung, wie weit der Tumor differenziert ist oder entdifferenziert ist. Ja. Ja? Wenn Sie von G0, G1 bis G3 gehen, je mehr differenzierter der Tumor ist, desto langsamer wächst ein Tumor. Das nennt man Grading, G1, G2, G3. Okay, aber ein Staging sagt, ob jemand Metastasen hat oder Lymphknotenvergrößerungen hat oder nicht. Ne? Das heißt, wer macht das Staging? Wer macht das Grading, wenn Sie so fragen? Ja, Grading macht Pathologen, nach meiner Meinung. Staging macht zum Beispiel Generalchirurgin in diesem Fall. Nein, nicht und, der Chirurg. Und Onkologen, ja, Onkologen macht. Nein, das. Nein, auch nicht. ANO macht Radiologe. Auch nicht. Ja, Radiologen, okay. Der Radiologe, der macht ja CTs. Ne? Der macht ein CT von Thorax und Abdomen und dann sagt er am Ende, er sieht einen lokalisierten Tumor im Sigma-Bereich, vielleicht maximal in der Umgebung ein, zwei vergrößerte Lymphknoten. Und sonst sieht er keine Ozeren-Metastasen, er sieht keine pulmonalen Metastasen und er sieht keine hepatischen Metastasen. Okay. So, mehr kann man jetzt erstmal gar nicht sagen. Den endgültigen Tumorformel, das sagt uns der Chirurg, da haben Sie recht. Aber das Staging sagt erstmal nur, ob jemand Metastasen hat oder nicht. Okay, verstehe. Ja. Und in diesem Fall keine Metastasen, nur ein paar lokale Lymphknoten, dann so schnell wie möglich sollen diese Patienten operiert werden. Nein. Ja, sehr gut. Aber erstmal, Hocam, präoperativ, präadjuvant Therapie müssen wir. Beim Kolonkarzinom macht man keine neoadjuvante Chemotherapie. Beim Rektum ist das was anderes, aber beim Kolonkarzinom, der nicht, ich sag mal, jetzt metastasiert ist, vielleicht ein, zwei Lebermetastasen gesetzt hat, das wird nicht neoadjuvant chemotherapiert. Kolonkarzinom, was nicht metastasiert ist, wird sofort operiert. Vor allem bei jungen Leuten. Bei Älteren tut man sich da so ein bisschen schwer, aber 60 Jahre, 70 Jahre, 75 Jahre, bis zu diesem Alter, 80 Jahre, Da operieren die Chirurgen direkt. Okay. Und dann werden wir adjuvant chemotherapiert und nicht neoadjuvant. Okay. Mhm. Ja? Ich habe eine Frage. Ja, na klar. Zum Beispiel nach der Operation, die Grenze von chirurgischer Rand sind sauer ist. Müssen wir immer noch adjuvant Chemotherapie oder Radiotherapie machen? Radiotherapie beim Sigma oder Kolonkarzinom gar nicht. Okay. Aber Chemotherapie nur in ganz bestimmten Fällen. Unter anderem, wenn Lymphknoten befallen sind. Da reicht ein Lymphknoten aus, damit man eine adjuvante Chemotherapie machen muss. Oder es gibt sogenannte Risikofaktoren. Was sind Risikofaktoren? Wenn der Tumor, zum Beispiel ein T4-Tumor, die Serosa irgendwie durchschritten hat oder der Tumor während der Operation im Bauchraum, im Peritoneum zerfallen ist, also ein Tumoreinriss gegeben hat. Das sind so Risikosituationen, wo man dann sagt, der braucht auch eine adjuvante Chemotherapie. Aber ein Tumor, der nur in der Darmwand ist und wo keine Lymphknoten befallen sind, der kriegt auch keine adjuvante Chemotherapie, sondern nur Nachsorge. Okay, das verstehe ich. Dankeschön. Ja? Also wichtig ist, dass man sauber arbeitet, Schritt für Schritt arbeitet. Und wenn man dann das Staging vernünftig gemacht hat, dann müssen Sie ein chirurgisches Konzil aufstellen. Dann sagen Sie, lieber Chirurg, ich habe hier einen Patienten, 60 Jahre oder 63 Jahre alt, da ist koloskopisch ein Kolonkarzinom festgestellt worden. Dann will er sagen, was ist das denn für ein Tumor? Ja, ein Adenokarzinom oder ein anaplastisches Karzinom. Mhm. Das wird zu über 99% ein Adenokarzinom sein. Wenn Sie wollen, können Sie auch das Grading nennen, ob das jetzt ein G2 oder G3 ist oder G1, können Sie sich dann aussuchen. Und dann sagen Sie, Verdacht auf lokale Lymphknotenmetastasen, aber keine Fernmetastasen. Und der Chirurg entscheidet dann, wann er den operieren will. In größeren Häusern gibt es mittlerweile noch ein Gremium, was vorher auch noch eingeschaltet wird. Das ist der Tumorboard. Ja. Ist unsere Falle Hepatikmetastase sind Fernmetastase, können wir sagen? Ja, richtig. Ja. Lebermetastasen sind Fernmetastasen. Okay. Ja. Wobei man aber sagen muss, beim Kolonkarzinom ist die Situation ein bisschen anders. Ja? Wenn man nur eine Lebermetastase hat oder zwei Lebermetastasen hat, kann man die auch rausoperieren. Ja, manche Chirurgen machen das gleichzeitig, wenn sie den Darm operieren. Manche sagen zweizeitig. Das bedeutet, erst den Darm operieren, dann kriegen die ihre adjuvante Chemotherapie und erst nachhinein werden dann die Lebermetastasen entfernt. Geht auch. Dankeschön. Dankeschön.